Ja, es ist Neujahr 2023 und es wird geböllert, als gäbe es keinen Morgen. Hier schon seit Stunden. Lindler ist einer der reichsten Orte des Oberbergischen. Die Leute haben Geld ohne Ende und es wird verfeuert. Die Luft riecht gut. Es zieht langsam Nebel auf. Ja. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 123. Konserve 123, die erste dieses Jahr. Na, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Mit guten Vorsätzen oder einfach nur so rübergemacht? Wohlmöglich gar reingepennt? Genug der rhetorischen Fragen, irgendwie seid ihr reingekommen? Denn man kann es ja nicht vermeiden. Silvester empfiehlt es sich, erfahrungsgemäß vor der großen Völlerei noch ein, zwei Schritte zu gehen. Blöd nur, dass meine Holde vormittags diverse Einkäufe zu erledigen hatte und es nachmittags regnete. Macht nichts, dachte ich, schrittierte indoor etwas vor und beschäftigte mich anschließend anderweitig, bis der Regen nachließ. Dann nutzten wir die Gelegenheit für einen Abstecher zur Johanniskapelle. Aus Gründen. Doch hört selbst. Beeilen wir uns, das sind ja nur, also ich brauche nur noch, weiß ich nicht, knapp 4000. Ich kriege die Jacke fast nicht mehr zu, guck mal, Pellwurst. Ja, wolltest du daher, oder? Jetzt habe ich die Tüte stehen lassen, gibst du mir bitte einen Wurst? Oh. Wie gut hat mir das jetzt noch angefallen? Nee. Okay, dass die Jacke nicht mehr zugeht. Ich esse heute schon den ganzen Tag Mettbrötchen, weil es ist Silvester. Silvester, der 31.12.2022. Der Regen hat nachgelassen und wir machen uns auf dem Weg zu einer kleinen Schritttierrunde, um noch die letzten paar Schritte für heute abzureißen. Denn nachher wird raclettiert und dann ja, wird es noch bitterer. Die Holde hat die Tüte vergessen. Ja, da ist was drin. Wir gehen noch mal ganz kurz zur Krippe oben in Vosbruch. Sieht schon wieder aus, als hätten da hinten so ein Weihnachtsmann stehen, ne? Da ist das nur das Heck vom Auto. Nein, wir haben eine Tüte mit. Ah, wird schon wieder gefeuerzeugt. Warte. Ah. Ein kleiner Kegel, der Sterne in ungefähr 1 Meter Höhe hochwirft. Wow, Kinderfeuerwerk. Macht keinen Bumm, haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ja, 35. Ansatz, jetzt ist Wind. Ja, geht schon los, das macht schon ein bisschen mehr Lärm, aber noch nicht wirklich. Ich hatte jetzt ein Video gesehen, da haben sie in, keine Ahnung, irgendwo mitten auf einer Kreuzung so ein, ich denke mal, Polenböller oder Ähnliches hingestellt und den angezündet. Das war eine mittelschwere Granate, aber naja, so sind sie. Nein, wir müssen uns eilen, es ist bald Raclettieren angesagt. Aber wir wollen noch ein wenig dekorieren oder auch krippieren. Wir schauen mal. Und dazu hat meine Holde diverse Utensilien in der Tüte. Ja, aber sowas von echt hässlich hier, ne? Okay, kann man voll ins Haus gucken. Ja, bist aber da, jetzt sitzen sie da am Tisch. Jetzt liest sie einen Brief. Was? Schön aufgehangen. Ein Ast? Am Fenster aufgehangen. Für die Dekollage. Für die Dekollage. Irgendwann komme ich mit Asten hin. Da ein Fenster, bitte da ein Fenster, bitte da. Und wie soll ich die aufhängen? Ja, ich müsste dir am Fenster befestigen. Nee, dann kriegst du das Fenster nicht mehr auf. Dann hängt die Scheiße ja im Weg. Da sieht's aber auch keiner, weil du da anderen Ranz hängen hast. Ist das meine Dekolage oder die für unten? Was? Ist das für mich die Deko oder für die anderen? Was willst du denn da dranhängen an den Ast? Ja, das ist halt nicht. Guck mal, die Viecher, die wir jetzt zu Hause haben, die haben zum Beispiel Bände. Die könnte man zu der passenden Jahreszeit. Ja, die hätte man auch in den Weihnachtsbaum hängen können. Nee. Doch. Nicht die passende Jahreszeit. Wieso? Nein. Ja, warte mal einen Moment. Du schmückst die Wände nicht für andere. Ja, ich hab's aufgegeben. Mit den ganzen Signals und so. Das war ja auch immer schön geschmückt. Ich bin ja mal gespannt, ob die Nachbarn bei uns Welle machen. Ja, also die richtigen Wellemacher, die da nur rumgeballert haben, ist ja weg. Und die, die jetzt da neu gebaut haben, die werden noch nicht. Die haben Besseres zu tun. Ich glaube, jetzt habe ich meine Proteine auch. Mir ist irgendwie so ein kleines Fliegvieh in den Mund geflogen. Ich habe immer noch das Gefühl, das Ding hängt noch mal im Zäpfchen. Hoffentlich sticht es da jetzt nicht rein. Nee, der Bus ist noch nicht gekommen, die Tanne wartet immer noch. Komm, wir gehen hier lang. Wir gehen nicht durch die DSGVO-unkonforme Videoüberwachung des Bauzauns am Schloss. Niemand spielt Minigolf. Da sind die Enten. Quack, quack, quack, quack, quack, quack, quack. So, da joggt jemand durch die Videoüberwachung. Und wie sieht die Brücke auch so aus, als wenn du da besser nicht mehr drüber gehst, ne? Ja, dich. Jetzt renne ich schon den zweiten Tag hintereinander diesen Kutschberg rauf. Na gut. Oben. Wir sind jetzt gleich an der Krippe. Daneben steht hier eine Art Stuhl und es liegt jetzt mittlerweile ein Rad von einem Fahrrad auf dem Korb. Hier scheint jemand seinen Fahrradmüll zu entsorgen. Und wir sind ja nicht allzu weit von Demeter weg, denn tatsächlich haben wir hier auch ein Kackhörnchen gefunden. Nein, das zweite Pilzglas ist noch da und hier gibt es mittlerweile eine Pfanne. Das ist ja interessant. Ja, da kommen jetzt Leute. Müssen wir noch ein Momentchen warten, bis sie mit ihrem Hund da durch sind, das war klar. Hallo. Komm, stell das Schäfchen wieder hin. Hallo. Hallo. Mein Kopf. Hund leckt an meiner Hand. Mhm. So, wir können, denke ich. Das haben sie festgeschraubt, ich kriege das nicht weg. Oh. Muss man einen Schrauber mitnehmen. Ich glaube schon. Kackhörnchen, ehrlich. Dann haben wir das ja jetzt auch. Nee, ich würde da quer gehen, wo die jetzt auch mit dem Hund hergehen, damit wir nicht hier oben an der Straße gehen müssen und dann an Tennisplätzen runter. Wenn du bei den Autos immer in diese Lampen gucken musst, das finde ich doof. Das ist mir zu unangenehm jetzt im Dunkeln, da immer voll in dieses LED-Licht zu gucken oder was die da haben. Gibt es von Schleich auch einen Wolf? Ich würde jetzt mal ja sagen. Da müssten wir mal einen kriegen. Einschlägigen Kinderladen unten. Ne, hier der bei uns, der hat doch die komplette Kollektion, ne? Sollen wir mal gucken gehen. Ja. Oder falls du mal vorbeikommst, guckst du mal rein. Du hast auch keinen Tesla. Nee. Ich habe ja auch vorschriftsmäßig geparkt, aber leider der aus links auf der Straße kam. Hatte gewartet, bis der Typ wegfährt und wollte da rein, aber dann war rechts vor links und dann habe ich den Parkplatz genommen. Da habe ich doch heute Morgen ein bisschen angesaugt. Oh. Stand aber leider kein Schild da, dass ich jetzt für ihn reserviert war. Tja, man wartet ja auch nicht in irgendeiner Straße, ob ein Parkplatz frei wird. Oder? Der sah so aus, als wollte er abnehmen. Sehen, wie lange der da schon wartet. Und jetzt fahre ich runter, fahre da rein und denke, hey, wunderbar, der fährt gerade weg, die Münze. Dass der da jetzt schon gefühlt wie vor der Stunde steht und wartet, bis der weg wird, keine Sicherheit. Und welcher Parkplatz war das? Der direkt vor dem Geschäft, von dem wir gerade sprechen, vor dem Baum da. Weil der dahinter war auch besetzt. Tja, kann schon mal passieren. Mhm. VW-Bus. Ah. Okay. Wahrscheinlich einen Lottoschein abgeben oder was? Du musst dich hinterher irgendwie angefangen unter den Automaten. Briefmarken holen. Nee, für den Geldautomaten. Ist da ein Postgeldautomat? Ja. Aha. Ja, nur dann soll er zu einer gescheiten Bank gehen. An der Volksbank sind ganz viele Parkplätze. An der Kreissparkasse auch. Ich meine, muss man sich nicht wundern. Ein bisschen was. Guck mal, großer Reiher. Ja, klar. Ich auch. Letztens noch mal gefühlt und nichts gefühlt. Naja, sagen wir es mal so. Solange sich niemand beschwert, das ist ja mal kein Problem. Schöner fand ich jetzt bei Knusper. Knusper, hast du den auf der Watchlist, hast du gelesen? Nein. Wie schön, dass hier endlich eine Dose gibt. Endlich? Ja, letzter Lockdown. Vor ein, zwei Tagen. Also ist nicht O-Ton, aber Sinn. Da liegt doch eine Dose seit schon Jahren. Weil ich adoptiert habe, schon Jahrzehnte vorher. Ja, arg komisch. Freude, Freude. Wo wir gerade bei Dosen sind. Ich hatte ja meine jahresendliche Locklöschaktion bei meinem Virtual, weil ich habe ja in das Listing knallhart reingeschrieben, wie da zu loggen ist. Sprich, die einzige Logbedingung ist ja ein Bild in einer bestimmten Ecke dieses Schlosses, die immer zugänglich ist. Entweder lesbare Koordinaten auf dem GPS oder die Person. Gesicht darf gerne unkenntlich gemacht werden. Ich würde mich ja sogar auf ein Stück der Person einlassen, sprich einen Daumen oder so. Vollkommen egal. Aber Schlosstor habe ich nicht vorgegeben. So, und jetzt habe ich da, also wie gesagt, da steht da fett drin. Und ich habe auch reingeschrieben, dass ich alle Logs, die andere Bilder zeigen oder sonst irgendwas, löschen werde. So, und gestern Abend war es dann soweit. Da habe ich angefangen, dann mal so durch die Logs des letzten Jahres zu gehen und mir die Bilder anzugucken. Und die meisten. Also ein Großteil der Leute kriegt es geregelt, die Fotos so zu machen, wie sie gemacht werden sollen. Aber es gibt dann halt auch die anderen. Und das tut mir dann leid, aber so kompliziert ist das ja nicht, ne? Und wenn sich die Leute die Fotos angucken, die die anderen gemacht haben und denen auffällt, ist es eigentlich immer dieselbe Ecke, müsste es sogar irgendjemand schaffen, der noch nicht mal des Deutschen mächtig ist. Aber ich weiß es nicht. Es waren so circa gefühlt 10, 20 Logs, die ich da gelöscht habe. Und es kam natürlich, wie es kommen musste. Ich habe dann gestern erstmal so die ersten 5, 6, 7 gelöscht. Und ich wurde dann direkt von einem angeschrieben, wieso ich denn seinen Log gelöscht hätte. Das übers Message Center. Und Message Center lese ich ja nicht. Steht aber auch im Listing, wenn du was zu kacken hast, also sinngemäß, wenn du was zu kacken hast, schreib mir eine E-Mail und nicht ins Message Center. Weil so wenig wie ich die App aufmache oder ja, mich über einen Browser einwähle, da lese ich das nicht. Und wenn Leute erwarten, dass sie dann, sobald sie was geschrieben haben, eine Antwort bekommen, ja, sorry. Ich habe es halt durch Zufall mitgekriegt, weil ich noch an einem anderen Listing geschrieben habe und sehe da, oh, ein gelber Punkt, hat dir einer eine Nachricht geschrieben? Und dann schreibt er, wieso, warum, weshalb ich denn sein Log gelöscht habe. Habe ich dann zitiert, ne? Aus dem Listing, ja, weil, wenn das Foto nicht stimmt, tut mir leid, aber dann wird das Log gelöscht. Steht ja da. Und ich schreibe das ja nicht, um es dann nicht zu machen. Also, wenn ich was ankündige, dann mache ich das ja auch im Allgemeinen, ne? Wie stehe ich denn sonst da? Ja, ja, Schwätzer. Sagt, er löscht, traut sich nicht. Nee, traut sich schon. So, auf jeden Fall schreibe ich ihm das, ja, wieso ich denn seins gelöscht hätte, der XY hätte ja eins, das würde auch nicht stimmen. Und der Z und der Dings und dann fing er dann an, ewig viele, was habe ich hier, ein Steinchen drunter, fing er dann an, die Leute aufzuzählen und die Listings, wo das Log auch nicht richtig war, also das Foto. Aha, aber so weit war ich ja noch nicht. Da war ich für einen ganz kurzen Moment, also für einen Hauch eines Moments geneigt, wenn mich von denen einer anschreibt, denen zu sagen, ja, pass auf, weil der Typ XY gesagt hat, dass das Logfoto nicht stimmt. Aber das mache ich nicht. Das kann ich auch selber merken, da brauche ich jetzt hier keinen Denunzianten. Aber der hat mir 3 oder 4 Nachrichten geschrieben, wo die Dinger auch nicht, nein. Als ich die erste Nachricht gelesen hatte, dass der Hansel da schrieb, ja, der XY hat aber auch das falsche Bild, wieso das nicht gelöscht wäre. Und dann sah ich ja noch 3 und da dachte ich, na dann wird das wohl dasselbe sein, hat er sich wohl durchgeklickt. So sind sie, die Cacher. Hat da natürlich ein Problem. Ja, aber das ist bitter. Einer hat mich angeschrieben per E-Mail, was denn jetzt an dem Foto nicht in Ordnung gewesen wäre. Habe ich gesagt, ja, sorry, ist so und so. Ja, sagt er, er könnte das Listing jetzt ja nicht mehr lesen, aber ist egal. Und hat mir noch einen guten Rutsch gewünscht. So nett eben, ne? Also der hat einfach gesagt, naja gut, hat er wohl nicht richtig gemacht, alles in Ordnung. Dann ist das so. Also sich vernünftig damit abgefunden, wie das halt Erwachsene machen. Aber da merkst du schon, wer hier so punktegeil ist und das so unbedingt braucht. Ja, es gibt solche und solche, ne? Darum, liebe Leute, nicht nur bei mir, bei einem Virtual empfiehlt es sich immer genau, das Listing zu lesen. Ich habe übrigens heute so ein bisschen im Thingiverse rumgeguckt, weil ich was gesucht habe. Nee. Und da bin ich auf ein Video gestoßen von so einem Typen. Der hatte da wohl schon ein spezielles PLA, also nicht das normale, sondern angeblich wäre da zu einem gewissen Anteil ABS drin oder keine Ahnung. Und diese Drucklinien, du hast ja meistens da noch diese Ebenenlinien in dem Modell, die würde er dann dadurch bequem wegkriegen, indem er da mit Aceton drüber geht. Dann nahm der so eine, ja, ähnlich wie eine Cashbox, also ich denke mal diese Marke, kann auch eine andere gewesen sein. Schüttete Aceton rein, hatte Handschuhe an, sagte auch hier ganz wichtig, Handschuhe, ne? Atmete das unter der Nase so weg, das Zeug, und pinselte dann auf dieser Figur rum, die er da gedruckt hatte. Das alles ist ja noch nicht so problematisch. Aber das Lustige daran war, das war von einer Marke, die man eigentlich mehr, also es ist eine nordische Baumarktkette. Und jetzt ist da 1 Liter Aceton von dieser Baumarktkette, steht richtig dick drauf. So, und wenn der nächste Cache, wo ich Bildthema Cache, ihr wisst, was ihr zu tun habt, lese, ne? Dann nehme ich mal 1 Liter Aceton, weil ich weiß ja, was man jetzt zu tun hat. Der Silvesterabend gestaltete sich ruhig. Wie mutmaßlich beim Schrittieren erwähnt, ist Silvester Raclettes großer Tag. Das ganze Jahr verbringt sie in einem Regal und hart auf diesen einen Tag im Jahr, der sie heiß macht. Allerdings verwenden wir Raclette anders als die üblichen Raclettierer. Die Grillplatte hat bei uns nämlich nur 2 Aufgaben. Sie heizt den Raum und reflektiert die Hitze des Heizstabs auf die darunter liegenden Pfännchen. Das bedeutet, wir kämen auch mit einem reinen Pfännchenheizgerät aus. Wenn es nach mir ginge, genügte gar ein reiner Käseschmelzer. Aber die Holde füllt neben Käse schon mal gerne Pilze, Mais oder Nudeln mit ins Pfännchen. Selbstverständlich gibt es auch Kartoffeln und Fleisch oder Fleischersatz für die Vegetarier am Tisch. Schließlich muss man ja auch etwas haben, was man unter dem Käse verstecken kann. Dies wird aber im Vorfeld oder nebenher extern zubereitet. Die Kartoffeln werden gekocht und das Fleisch mittels eines Kontaktgrills auf die gewünschte Kerntemperatur gebracht. In der Küche. Unterm Abzug. So bleiben Fettspritzer und Dampf in der Küche und nur der Genuss gelangt in die gute Stube. Und mal ehrlich, Fleisch in Steakform auf den Punkt gegrillt ist definitiv besser als selbstgeschnetzeltes in Schuhsohlenkonsistenz von der Raclette-Heizplatte. Schmackhaft war's und so dauerte es nicht lange, bis die Mägen gefüllt und Raclette erkaltet war. Vollgefressen lungerten wir sodann auf der Couch, schauten uns schwarz-weiße Miss Marple-Klassiker an, während wir auf den unvermeidlichen Jahreswechsel warteten, der sich pünktlich einstellen sollte. Ein halbes Stündchen zuvor kredenzte die ältere Dame noch eine Pumpernickelplatte mit Ei- und Käseköstlichkeiten. Im Vorfeld noch schnell eine Flasche entkorkt und dann war es soweit. 3, 2, 1, frohes neues Jahr! Säckchen, Prösterchen und raus ging's an die Front. Ein Eindruck davon gab's vor dem Intro. Meine Fresse, als Ex-Artillerist war ich ja einiges gewohnt, aber was dieses Jahr im Ort gezaubert wurde, schlug alles. Gegen 21 Uhr begannen einzelne kleine Cluster. Um 23.30 Uhr verstärkte sich die Böllerei, um zwischen 0 und 0.30 Uhr ihren Höhepunkt zu haben. Danach ebbte es etwas ab, doch auch nach 1 Uhr flammten immer wieder Cluster in diversen Ortsecken auf. Selbst gegen 2.30 Uhr hörte man immer mal wieder einzelne Böller. Dementsprechend erwartete ich am nächsten Tag mit Pyro-Rückständen übersäte Straßen. Doch hört selbst. Das ist die große Frage, wofür das nötig ist, dass man auf diese Raketen diese dicken Hartplastikkappen macht. Man könnte ja auch Weichplastikkappen nehmen, die man sich nicht in die Reifen fährt. Aber nein. Wahrscheinlich macht die Raketenindustrie gemeinsame Sache mit Reifenfabrikanten. Volle Absicht. Ja, wollen wir gucken, ob Falkenhof abgebrannt ist oder... Nee, ich frag dich. Mir ist das wurscht. Hauptsache Schritte. Nö, dann gucken wir mal, ob Falkenhof abgebrannt ist. Hat sich sonst so auf der Straße. Naja, nee, pass auf, wir machen das mal anders. Wir gehen mal über die Rheinstraße. Die würde ich gern mal sehen wollen, wegen gestern. Das heißt, wir gehen hier runter, dann Rheinstraße, dann nach Falkenhof rein. Dann sind wir wieder da, wo wir eigentlich hier rausgekommen sind. Und gehen dann den normalen Weg runter. Kannst ja machen. Wie ihr es euch vielleicht denken könnt, es ist der 1. Januar 2023, Neujahr, Mittag. Notdürftig ausgeschlafen, begeben wir uns auf den Weg, die Kilos der letzten Nächte zu entfernen. Viel wird es nicht geben, aber ohne Schritte wird es noch schlechter. Außerdem hat Neujahrsschrittieren ja Tradition. Früher sind wir da mal cachen gegangen, aber hier ist ja nichts. Und extra wegfahren sehe ich nur auch nicht ein. Insbesondere dann nicht, wenn die Straße definitiv unaufgeräumt ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass heute schon die Straßenreinigungen durch den Ort gefahren sind. Und das Thema Eigenverantwortung nun ja. Also die Leute, die hier diesen ganzen Pyromüll verursacht haben, die werden mit Sicherheit nichts tun. Wobei ich höre irgendwie so ganz sanft einen Besen. Ich möchte nur bemerken, dass wir Leute kennen, die garantiert aufgeräumt haben. Aha, wen denn? Achso, ja, wir sagen ja keine Namen. Wir sagen keine Namen. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich könnte jetzt sagen, die um 2 Uhr nachts von den Nachbarn angepumpt worden sind. Dann wissen sie genau, wen wir meinen. Ah, hier ist nichts mehr. Hier liegt noch ein Stöckchen. Du hast schon der zweite, habe ich dir eben schon gezeigt. Ja, da noch ein bisschen Plaste. Aber das ist hier die Brandspuren, nur... Ja, das sind hier zum Teil Raketenreste, aber siehst du, da im Garten ist noch ein bisschen was. Aber hier war das gestern, wo hier diese Vega-Flieger, und das war den Bereich, den wir sehen konnten. Ah, guck mal hier, du siehst es noch, wo es auf der Straße überall gefackelt hat. Ne, hier drüben standen die Spalier und haben dann alles hier rüber auf die Straße geschmissen. Ne? Hier brannte das fast komplett. Ja, ist von Raketen, aber der ganze Papiermüll, der hier liegen musste, der ist nicht da. Ah, hier ist wieder so eine Kappe. Killer Cap. Naja. Aber das meiste ist echt weg. Gut, vielleicht sind sie hier mit so einem Fegewagen hergefahren. Schauen wir mal, was hier am Falkenhof los ist. Haben die den da jetzt hingestellt, damit da keiner parkt? Wahrscheinlich. Steht so ein 80x80 cm Kubus ungefähr. Aus Draht gefüllt mit großen Bruchsteinen. Da liegt noch eine Batterie. Ja, hier war ein bisschen was los. Da sieht es aus, als hätte es auf dem Auto gebrannt. Ja. Aber das sind diese Dinger, die du auf die Straße stellst. Und dann kommen da nur diese Funken oben raus. erstaunlich wenig Müll für die Böllerei von hier. Ja gut, es ist jetzt 12 Uhr. Die meisten werden wohl ein bisschen aufgeräumt haben. Hier sind noch Brandspuren auf dem Pflaster. Ich stelle fest, die Jacke ist zu warm. Nein. Nee. Konnte keiner ahnen. Moin, Ihnen auch, danke. Ja, hier ist Luftschlangengedöns. Hallo. Moin, Moin. Auch so, danke. Ja, aber wir sind hier immer noch im Bereich von den besser Betuchten. Wir hätten jetzt noch ein paar Straßenzüge. Da möchte ich aber jetzt nicht hingehen. Da wird es nicht schön sein, gehe ich von aus, erfahrungsgemäß. Nee, aber es ist tatsächlich wenig. Es windet ein wenig. Und du sagst, die dürfen heute den ganzen Tag noch? Irgendeiner hatte das in der Verordnung bei WDR oder wo im Radio gesagt, dass von 31.12. 0 Uhr, also Silvester, bis 1.1. 24 Uhr geböllert werden darf. Das ist auch das, was im Radio gesagt wurde. Ich habe die jeweilige Verordnung nicht mit Paragraph und so irgendwo selber gelesen. Ja. Hier liegt was mehr, aber hält sich alles echt in Grenzen. Sollte man ja gar nicht glauben, ne? Ich meine, bitte? Hier wird eh schlecht aufgefangen. Ja. Ja, aber es ist schon, also von der Überlegung her. Ja, wirklich, also die haben von, um 9 Uhr ging das ja quasi los, mit vereinzelt, Höhepunkt irgendwann ab 11:30 und dann bis ungefähr 13:30 und dann flammten ja immer wieder noch mal so kleinere Spots auf, wo Leute dann festgestellt haben, oh, wir haben wahrscheinlich noch einen, was ist das hier für eine Bombe? Weco. Ja, wenn man den Namen sagt, ist ja alles nicht so schlimm. Ich meine, es gibt ja nicht viele, die das machen. Aber wenn man hier ein bisschen guckt, da scheint mehr zu sein. Ich meine, ist Lee West, ne? Hier müsste eigentlich, wenn man es so verortet, geräuschtechnisch von gestern, müsste hier mehr sein. Ja, hier in der Hauptstraße, da hat kaum einer das Grundstück direkt anrainern, so dass man da einen Zugriff hat. Also hier sind eigentlich nur Zäune. Ohne Tore, hier kommt man nicht hin. Aber klar, das ist auch so ein Ding. Wenn die Leute wenigstens, ja, hier ist jetzt hier richtig abgebrannt, ne? Guck, das ist ja dann hier sowieso dieser Schrottplatz, wo die alte Bushalle war. Und hier haben sie dann richtig Bierflaschen und, was ist das noch, Pyrozeug? Ich gehe mal eben gucken. Ja, das war wohl hier der Hauptplatz. Ich sag ja, das war das, was man nachher hörte. Hier haben sie ja richtig was abgezündet. Würden die Leute die Raketen tatsächlich senkrecht starten, aber das machen sie ja nicht. Schießen immer schräg irgendwo rüber, damit sie möglichst keinen Müll haben. Wobei, bei dem Wind gestern hätte das eh nicht funktioniert. Aber ich bin mal gespannt. Ich meine, klar, da der Platz, der bietet sich an. Machst du halt Müll, räumst du nicht auf, lässt da alles stehen. Bist du weg, hast du keinen Ärger. Zu Hause, ne, hat ja keiner mitgekriegt. Man muss es halt die Gemeinde wegmachen. Oder wem immer das Grundstück gehört. Das ist interessant. Das sieht aus, als hätten hier Wildschweine gewühlt. Ich bin hier gerade im Schlosspark. Ja nun, die beiden Bäume hier, die werden jetzt ja auch früher oder später mal da drin landen. Ach, die, vielleicht haben sie die da hingestellt im Rahmen, als sie hier das Ufer befestigt haben ein bisschen. Ich gehe mal da runter, ich mache mal ein Seitenprofilbild. Ich gehe mal davon aus, die wären mit Sicherheit komplett umgekippt, wenn auf dieser Insel der Kram die da oben nicht aufgehalten hätte. Interessant. Oh, ist kein Problem. Liegt ein Zaunpfosten. Dieser Baum, den hatten wir damals hier liegen und da mussten wir irgendwie dran vorbei. Ich denke mal, hier gehen die Enten immer kacken. Aber das ist ja hier alles Rottenkommen. Ältere Internetzler erinnern sich. Ja, der Teich ist echt marode. Hier bricht alles irgendwie. Die Uferbefestigung, die löst sich auf. Da ist Jahrzehnte nichts vernünftig gemacht worden. Eigentlich gehört das Ding auch ausgebaggert. Aber ich denke, da wird sich nichts tun und ich weiß auch nicht, wem das Grundstück jetzt gehört. Also früher war es ja, wie gesagt, der Schlosspark. Und da gab es dann auch so einen Verwalter, der sich hier um vieles gekümmert hat, den Rasen gemäht hat, bla bla bla. Jetzt, wo es halt eine Klinik ist, ja, wer weiß, ob die sich jetzt nur um den Klinikbetrieb kümmern, wenn sie dann das Bettenhaus fertig haben. Und ob rechtlich dieses Grundstück hier mitgemietet oder gekauft wurde. Ich habe keine Ahnung. Heute sind viele Leute spazieren. Stöckler, Mountainbiker, dreckig von oben bis unten. Der hat auch schon eine ordentliche Matschtour hinter sich. Leute mit Hund, normale Spaziergänger. Aber man darf nicht verkennen, es ist ja auch mittags. Ich hab die angezogen. Ich sehe aus wie der letzte Honker schon. Ja, ich denn? Du hast eine Käppi. Ja. Ich nicht. Na, mir sieht der Rest aus wie letzter Honk. Aber das ist mir egal. Ich meine, so wie ich hier rumlaufe, wie alt ist die Jacke? Die hatte ich neu, bevor ich zur ersten, sprich zur zweiten Nordseetaufe gefahren bin. So alt ist die schon. Charleston Anthony, ne? Wisst ihr, war günstig. Überleg mal, da hatte ich noch kein Smartphone. Da hat mich dieser Twitter-Nachverfolgungsmist da von dir Tausende von Euro gekostet. Aha. Mann, war das teuer. Und ja, von der Überlegung her. Die hat auch schon einige Kilometer mit dir gemacht. Die sieht doch so aus. Die hätte man ja in den Jahren noch mal waschen können, aber. Was? Dann fällt die auseinander. Dann fällt die auseinander, das ist klar. Aber dann müsstest du vielleicht die Blaufläche mal anziehen und einweihen. Die wäre mir jetzt zu warm, glaube ich. Da würde ich auch reinpassen. Ich meine, mich wundert ja sowieso, dass ich die hier noch zukriege. Gerade eben aber ist so. Weil allein diese, gut, dass der uns da jetzt nicht entgegenkam. Ja. Nein, gut, dass. So sehen, wie schnell der ist. Wenn man das hochfährt und wo man hier runter. Das war, glaube ich, ein anderer. Das war nicht der, das war ein anderer Mountainbiker. Der war überhaupt nicht dreckig genug am Rücken. Das konnte ich nicht sehen. Das hätte nicht abbröckeln können. Und der Helm war auch ein anderer. Okay. Nein, das ist ja hier locker mal. Das sind drei Kleidergrößen. 20 Kilo sind das locker, die hier. Aber irgendwas knackt oder knickt hier. Ich habe die dumpfe Befürchtung, ich habe hier wieder ein komisches Knacken auf der Aufnahme dann. Aber die Jacke ist mir echt zu warm. Trotz nur T-Shirt. Es war eine dumme Idee. Ich hätte die von gestern nehmen sollen. Andererseits, wenn ich jetzt in die reinschwitze, ne? Wenn der Schimmel schimmelt, gibt's keinen Sauerbraten. Das ist übrigens das letzte Problem, ja, was wir haben. Ehrlich? Ja. 2023. Von 20 bis 23 Problemjahre. Ab 24 ist dann gut. So welttechnisch. Ist viel abgefressen. Und abgefault. Wir sind jetzt oben auf der Kuppe, wo der Tannenbaum mit den Möhren und den Kastanien und diversen anderen Goodies zum Abpflücken ist. Nüsse waren dran, Erdnüsse. Jetzt sind noch ein paar Schwarzmöhren dran. Also, und ein Böller liegt hier rum. Musste wieder hier irgendein Troll einen China-Böller D oben im Wald zünden. Ja, und die Reste liegen lassen, klar. Müsste so die Wildschweine konditionieren. Einen Böller schmeißen und dann Futtermais ausbringen. Dass sie denken, oh, es hat geknallt, jetzt gibt's Futtermais. Und wenn dann der Nächste meint, er muss hier im Wald einen Böller schmeißen, kommt die Wildschweinrotte, findet kein Futtermais und frisst den Trottel auf. Ich meine, das hätte was. Auch so, danke. Ah, E-Mountainbike. Echt die dümmste Idee, seit es Schokolade gibt, diese Jacke anzuziehen. Die hat morgen Salzkruste in den Ärmeln. Können wir gleich mal beim Spritzwaschen waschen. Ja, und danach, da ist sie dann nicht mehr wasserdicht. Ich meine, ist auch so nicht, aber ich weiß noch nicht, ob die das Waschen überlebt. Wir lassen das einfach so, das trocknet. Okay. Kannst du ja inside out drehen. Nee, ich lasse das so. Dann ist die gut gepökelt und dann wächst auch nichts ob der Feuchtigkeit, weil so viel Salz, wie hier schon in diesen Ärmeln ist. Ich öle mich hier kaputt, ey, das ist Hölle. Glaubt kein Mensch. Ich glaube, das letzte Glas Sekt ist schuld. Das war schlecht, genau. Nee, es war nicht schlecht. Mir geht's ja nicht schlecht. Ich schwitze ja nur. Oder wir können diese Jacke hier bei Kleiderkreisel einstellen als mobile Sauna. Dann machst du dir aber einen eigenen Account. Bei meinen ganzen positiven Bewertungen werde ich das nicht. Reißverschlüsse sind kaputt. Echt? Ja, hier, der ist total im Acker. Ach so, der okay. Den kann ich nicht mehr. Okay, ich dachte, weil du immer da die Knöpfe ziehst. Nee. Der Hauptreißverschluss, der geht noch. Also ich kann die Temperatur hier drin noch steigern. Nein, das wäre noch in Ordnung, aber nee, die ist echt in einem desolaten Zustand. Reif für die Tonne, würde ich sagen. Eigentlich wäre die reif für die Tonne, aber sie geht ja noch. Siehst du hier so für solche Aktionen? Vielleicht solltest du überlegen, nach dieser Saison einen wohlverdienten Jackenhimmel zu schicken. Echt? Ja. Aber wir haben zusammen so viel erlebt, ja. Diese Jacke und ich. Ja, und dann musst du ihr auch die Zeit geben, das Revue passieren zu lassen. Dass sie das einfach genießt und einfach auch mal ein Kapitel zuschlagen und ein neues anfangen. Na, aber ich könnte die ja noch zum Holzhacken nehmen. Oder die andere oder die nächste. Also dafür die zwei anderen wechseln und für die fünf Holz nehmen, das sauber sein. Das ginge, weil diese eine Wachsjacke, die ich da habe, die noch im Keller hängt, die ist ja so dermaßen tot. Also die bröckelt ja schon, wenn du die knitterst. Jetzt ist den kalt geworden. Die habe ich da gestern so reingestellt. Ja, da hat sich nichts getan. Aber gar nichts. Da war heute noch keiner dran. Guten Tag. Auch so, danke. Das wird morgen zu 100-fach passieren. Und das Schlimme ist, es gibt ja diese Menschen, ne? Also, ich weiß ja nicht, bis wann man das macht. Ist das nur in der ersten Woche so? Oder gilt das für die ersten zwei? Oder kann man das den ganzen Januar noch sagen? Nee, ich glaube, bis 6. oder 8. ist da so eine Grenze. Ja? Aber ich kann mich ja jetzt nicht bis zum 6. oder 8. im Büro einschließen, um dem zu entgehen. Weißt du, was ich meine? Schild an die Stirn. Nee. Mit eurem Fuß nicht ran. Nee, nicht Schild an die Stirn. Nee. Sorry, nein, geht nicht, weil auf der Schule hatte ich einen in der Stufe, der war totaler Fan von Queen. Retrospektiv würde ich sogar behaupten, er war nicht unbedingt hetero. Und heutzutage wüsste ich wahrscheinlich nicht mal, ob er überhaupt er ist. Oder mittlerweile nicht sie. Keine Ahnung. Aber damals, vor 40 Jahren, war ich da definitiv nicht so sensibel drauf. Also das ging an mir irgendwie vorbei. Für mich war der nur komisch, weil der klebte sich gerne mal diese Sticker, die es irgendwo gab, mit Queen auf die Stirn und lief damit durch die Schule. Das war ja anders. Also er war halt nicht mein Freund, ne? Aber es wäre jetzt auch keiner gewesen, den man deswegen gemobbt hätte oder so, ne? Den ließ man einfach so sein Ding machen, der war halt komisch. Aber ich meine, Queen war damals ja auch nicht so meine Band. Nicht, weil jetzt der Freddy schwul war oder so. Mir hat damals die Musik nicht gefallen. Irgendwann später, ja, da, als man sich da auch was mehr beschäftigt hat mit Musik und nicht nur mit dieser... Hallo. Auch so, danke. Als man sich so ein bisschen mehr mit der Musik und auch den Leuten hinter der Musik beschäftigt hat, da kam er dann drauf, okay, wie die denn nur so alle waren. Und irgendwann klickte das dann auch und ich denke, das war so eine Art Zeichensetzen oder ein Indiz vielleicht für gleichgestrickte Menschen, die vielleicht darüber erkennen sollten, ohne dass er jetzt direkt mit seinem Coming Out kam oder so, weißt du? Keine Ahnung. Ja, klar. Hier oben auf dem Höhenzug, hier haben die richtig abgefeuert. Aber das machen sie ja gerne, ne? Richtig, wenn du aufräumen würdest. Weko-Donnerschläge. Guck mal, der geht noch. Den haben sie nicht angezündet. Das ist so ein Knatterding. Nee, das machen sie ja gerne hier. Ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei. Ah, das Beste kommt noch. Guck mal da vorne. Und der Bauer hat den ganzen Scheiß da im Feld liegen. Hier ist fast die Straße geschmolzen. Guck dir das an. Ja, das ist immer dasselbe Pack, was den Scheiß nicht aufräumt. Also das macht mich ja. Ich bin auch kein Engel, was den Umweltschutz angeht. Ich fahre auch zu viel Auto, ich weiß das alles. Aber sowas hat mir noch nicht untergekommen. Ich glaube, da hätte ich einen. Da sage ich jetzt nicht, das muss ich nämlich auch schon. Da hätte mein Vater andere Möglichkeiten gehabt, mir Dinge beizubringen. Aber das ist es. Fahren irgendwo hin, fackeln ihren ganzen Scheiß ab und lassen den ganzen Rotz liegen. Nach mir die Sintflut. Und interessanterweise, das ist hier oben jedes Jahr so. Jedes. Und was macht die Rennleitung? Die hält sich möglichst weit weg. Weil sonst müssen die ja nachher vielleicht auch noch einen Bericht schreiben, genau. Den nachgehen. Ja. Nee, aber das wäre einfach. Nur noch personalisiert. Schon ist das Problem dahin. Dann hast du zumindest einen Verantwortlichen. Na, mal gucken. Aber dann kann man natürlich im Geschäft auch nicht an Jugendliche oder so Sachen verkaufen, die vielleicht nur auf 18 sind oder schwarz verkaufen, weil das Problem ist ja dann auch dadurch. Ja. Oder ne? Dass noch jemand für seinen Kumpel mitkauft. Ja, aber wobei, kann er ja machen. Ja, es kann ja einer für seinen Kumpel mitkaufen, aber dann ist er halt für seinen Kumpel verantwortlich. Ja, wenn ich das aber für meinen, weiß ich nicht, Freund, der in einer anderen Stadt wohnt oder ne, in einem Dorf kaufen, da ja. Ja, dann muss man sich überlegen, ob man jetzt den Kumpel will oder nicht will. Ja, wer hat denn Interesse an diesem Umsatz? Der Einzelhandel oder wieder diese eine Firma in Deutschland, die diesen Scheiß produziert? Fragen über Fragen. Wenn du das Zeug von der Firma kaufst und in einem Laden hast und anbietest, kaufen die Leute auch anderen. Glaubst du im Ernst? Guten Tag. Firmenverkäufen so rede ich nicht, aber wenn es so also einschlägigen Supermarktketten kaufen ja. Noch was anderes. Ja. Oder man weiß. Nee, die rennen dahin, kaufen im Endeffekt nur die Feuerwerksregale leer. Ja, aber dann wissen die, oh guck mal, ne, da ist, die haben das könnte, also ne, die könnten ja sonst auch noch was Gutes, sondern das ist ja längerfristig gedacht, nicht nur für den einen Verkaufstag. Das sind Marketingstrategien. Ach so. Ja, da kenne ich mich nicht mehr daraus. Was ich geil fand, ist, es gibt ein paar Baumarktketten, die haben einfach gesagt, nee, wir verkaufen kein Feuerwerk, Ende. Das war geil. Ja, das ist auch Marketing, wo wir dann sagen würden, ey, diese Baumarktketten würden wir eher aufsuchen als andere. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass es Feuerwerk gibt. Und ich gucke es mir gerne an, aber dieser Rotz für den kleinen Mann zu Hause, das ist ja kein Feuerwerk. Das ist ja, es funkt hier ein bisschen rum und macht Tonnen Müll für Nüsse. Wenn du ein professionelles Feuerwerk hast, was wesentlich schöner anzusehen ist, da hast du nicht so viel Müll. Und vor allen Dingen, das wird dann nachher von dem, der es da veranstaltet hat, auch aufgeräumt. Weil da hast du halt den Veranstalter und der ist dafür verantwortlich. Und dass hier jeder kleine Knochen mal mit dem Feuerzeug eine Rakete zünden kann, ja, das ist so super. Ich meine, wir als Kinder hatten natürlich auch Spaß dran. Wir haben auch richtig vom Leder gezogen, wenn wir konnten. Natürlich. Und wir haben es auch nicht aufgeräumt. Nein. Ja, oder jeden China-Böller D. Oder jeden kubischen Kanonenschlag. Oder was man halt so hatte. Es ist für Kinder interessant oder für Jugendliche. Aber im Moment ist es ja mehr so dieses, ich weiß nicht, ob die, mach sie jetzt, Osterglocken fotografieren. Ja, stimmt, jetzt ist ja bald Ostern. Die sind ja fast verblüht da. Oder was ist das? Nee, Christrose oder was? Nee. Irgendwie sowas. Flora incognita. Zack. Heute nicht mehr. Gut. Nein, nur, ich weiß nicht, ob ein Großteil der Leute ihre Energieprämie, weißt du so, kriegen 300 Euro und die setzen sie dann erstmal in Feuerwerk um. Das kam ja passend. Man will den Leuten ja nicht das Knallen verbieten. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht drum. Es geht sehr drum, dass der eine Nachbar dem anderen zeigt, guck mal, ich konnte mir aber mehr Feuerwerk leisten als du. Ne, das ist auch wieder so eine Penisverlängerung für, ich will das Wort jetzt wieder nicht sagen, aber interessanterweise in den gut situierten Wohngegenden hier hast du das nicht. Ja, ist ja das, was meine Schwester gestern auch am Telefon sagte, aus der Stadt mit der schönen Bahnhofskapelle. Da ja auch, je nach Blickrichtung, in welches Viertel du ungefähr guckst, bei dem einen wesentlich mehr als bei denen, die auch vielleicht eher mal über Weihnachten und Silvester nach Saint-Tropez fahren. Andererseits kann man natürlich auch mutmaßen, dass die Leute das Geld für Saint-Tropez oder für bestimmte Sachen haben, weil sie eben nicht ihr ganzes Leben lang ihre Kohle für Bier, Zigaretten und Feuerwerk ausgegeben haben. Ne? Dürfte mit einem Grund sein, ja. Mich würde aber die Krankenhausstatistik diesbezüglich schon interessieren. Also ich habe Privatpatienten eingeliefert werden, wie viele Klassenpatienten. Ja, es ist ja auch das wieder ist so ein. Halb zwei, ne? Durch. Ja. Aber es ist ja auch so eine Frage, wenn jetzt so ein Kassenpatient in die Notaufnahme kommt und hat sich die Hand weggesprengt und es kommt ein Privatpatient in die Notaufnahme, hat sich die Hand weggesprengt, wer wird wohl zuerst operiert? Da kann ich leider nichts zu sagen. Beide Hände gleich weggesprengt. Also ist klar, wenn jetzt natürlich dem Privatpatienten nur ein Finger fehlt und dem Kassenpatienten der halbe Arm, dann wird das schwer, das zu diskutieren, aber... Kann man über das Triage-Prinzip sagen, der ist rettbar, der nicht. Klar. Was? Der halbe Arm? Das ist abgebunden, aber das hält nicht lang. Den können wir nicht mehr retten. Nee, aber das ist so, da sind wir wieder bei, der Markt regelt. Nein, ich denke, unser Sozialsystem, die Krankenhausversorgung, das alles muss vielleicht mal zusammenbrechen, damit es ein Umdenken gibt. Das heißt, wenn du in einem Land lebst, wo du nicht alle zwei Minuten einen Arzt oder ein Krankenhaus hast, da gehst du vielleicht mit deiner Gesundheit ein kleines bisschen anders um. Das heißt, wenn du genau weißt, wenn ich jetzt hier mit irgendwas rumsprenge und ich verletze mich stark, da kann mir keiner helfen, dann überlegst du dir zweimal, ob du das machst. Aber in einem Land zu leben, wo du genau weißt, ja, da kommt ein Notarztwagen und die holen mich dann und dann ist Silvester und dann sprengst du dir die Hand weg und dann kommt der Notarztwagen nicht, weil die Leute von der Rettungswache krank und der eine, der gefahren ist, hat einen Windschutzscheibenschaden, weil ihn irgendein anderer Trottel, wie man ja lesen konnte, mit Raketen beschossen hat während der Fahrt. Wird ja gern gemacht. Oder die sind wegen Lappalien unterwegs. Ich habe da so Rückenschmerzen. Ja. Ich muss mal eine abholen, das kann nichts. Ich habe mich überfressen, das kann nämlich auch sein. Weißt du, wenn der volle Wanst auf die Pumpe drückt, dann ist das so ein Gefühl, je nachdem, wie Herzinfarkt. Und die Kumpels können den dann auch nicht fahren, weil sind ja alle besoffen. Oder es fehlen die Hände zum Lenken, ja, das kann auch sein. Nein, also ich kann jede Pflegekraft verstehen, die sagt, ich lasse mich hier nicht verscheißern. Ich mache hier keine 12-Stunden-Schichten für ein Appel und ein Ei und lass mich verheizen und die Politik interessiert das einen Scheiß. Und der Träger des Krankenhauses ist nur gewinnorientiert und spart alles zusammen. Ja, und das könnte dann mal dazu führen, dass es eben schlechter wird. Auch wenn man Arzt ist. Klar, du hast irgendwann mal diesen hippokratischen Eid geleistet, aber wenn du jetzt ein niedergelassener Kinderarzt bist oder was, es kann dich keiner zwingen, 12 Stunden zu arbeiten, oder? Ne? Du kannst deine Klinik auch zumachen oder hier deine Praxis. Auch wenn jetzt wieder irgendeine Mami kommt, die Maske verweigert und das Kind hat diesen RS-Virus, dann ist das eben so. Diesen Anspruch der Gesellschaft. Ich zahle aber jetzt in die Krankenkasse ein und ich habe jetzt einen Anspruch auf alles. Und wenn es mir schlecht geht, dann hat gefälligst irgendeiner zu springen. Ja, den könnte man ja mal haken. Und dann springt eben mal niemand. Und dann hast du halt mal Pech. Nö, sorry, ich hab jetzt zu. Fahren Sie nach Gummersbach, gibt's die Kinderklinik. Dann fahren Sie in die Kinderklinik und dann stellen Sie dann fest, okay, das ist schön, aber da sitzen schon 40. Ja, und dann bist du halt Nummer 41. Und wenn es halt die 40 schaffen, aber Nummer 41 nicht, sorry, zu spät gekommen. Vielleicht lernt man es dann. Der Staat muss ja nicht immer alles aus der Hand geben, um Geld zu sparen. Ja, man gibt ja viel mehr Geld aus Nottöpfen. Man darf nur nie vergessen, egal welches Geld die zum Fenster rauswerfen, das ist immer unser Geld. sprich das Geld von denen, die es denen gegeben hat. Und es entscheiden immer wieder Menschen, die null Ahnung haben, worüber sie entscheiden, über finanzielle Mittel, die von der Allgemeinheit für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wurde. Aber mit irgendwelchen politischen Immunitäten kann man ja im Endeffekt so viel Geld verbrennen, wie man will. Man wird ja dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und dann wundert man sich, wo man ist. Das klingt alles sehr naiv. Was weiß ich schon. Und dann kommt, warum bist du nicht in die Politik gegangen? Hättest du ja besser machen können. Nee, kannst du eben nicht, weil wenn du in die Politik gehst oder dich so machst, wie es die, die gerade dran sind, wollen, kommst du auch nicht weiter. Ganz einfach. In diesem Sinne. Schönen Tag noch. Ja, zuweilen hätte ich echt gern eine Zeitmaschine. Sie müsste nicht einmal großartig einstellbar sein. Ein fixer Sprung mit Rücksprunggarantie 100 Jahre in die Zukunft. Das würde mir vollkommen genügen. Einfach mal gucken, wie nah meine persönliche Zukunftsprognose tatsächlich am Verkacken der Menschheit liegt. Um vor Ort den Inhalt des braunen Dilke-Atlas mit der Version aus 2123 zu vergleichen. Weltweit. Sowohl die Landstrukturen als auch die neuen Staatsgrenzen. Dazu die Grafiken der jüngsten klimabedingten Völkerwanderungen und die Entwicklung der Weltbevölkerung inklusive der religiösen Anteile bzw. deren Verteilung, sofern es Religionen überhaupt noch gibt. Obwohl, nichts eignet sich besser zur Unterdrückung und Knechtung als eine unfassbare und unüberprüfbare Glaubensdoktrin. Insofern, das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 123 vom 5.01.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleib gesund und mir gewogen.